Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We are in verse 9. Wir sind bei Vers 9. A verse that I have learned to live and apply probably about 40 years ago. Ein Vers, den ich vor etwa 40 Jahren zu leben und anzuwenden gelernt habe. And it was all when God began to teach me about truly forgive. Und zwar, als Gott begann, mich zu lehren, wie man wirklich vergibt. When I realized that there's no way I can ever become healed from my abuse unless I really learn to forgive. Als ich erkannte, dass ich niemals von meinem Missbrauch geheilt werden kann, wenn ich nicht wirklich lerne zu vergeben. Maybe it wasn't 40 years, maybe about 30 years ago, but a long time ago. Vielleicht war es nicht vor 40 Jahren, sondern eher vor 30 Jahren, aber es ist lange her. Never retaliate when someone treats you wrongly. Vers 9. Vergeltet nicht, wenn euch jemand Unrecht tut. Isn't that an interesting statement? Ist das nicht eine interessante Aussage? Look, Peter says, never do that. Petrus sagt, tut das nie. You know, once we start to pay people back for what they've done to us. Wenn wir anfangen, uns für das zu rächen, was Menschen uns angetan haben, which is a very common thing for people to do. Dann ist das etwas, was viele Menschen tun. Even Christian. Sogar Christen. Then Christians say things like, well, they deserve that. Sie sagen Dinge wie, nun, das haben sie verdient. Well, would you like me to remind you what you deserve and what I deserve? Soll ich dich daran erinnern, was du verdienst und was ich verdiene? We deserve hell. Wir verdienen die Hölle. And God is giving us heaven. Und Gott gibt uns den Himmel. So we have to understand when the Bible says never retaliate when someone treats you wrongly, it's a command. Wir müssen verstehen, dass es ein Gebot ist, wenn die Bibel sagt, vergeltet nicht, wenn euch jemand Unrecht tut. Do you know what I've learned? Weißt du, was ich gelernt habe? If you have the attitude that you want to pay people back for the bad thing they've done to you. Mit der Einstellung, dass du es den Leuten heimzahlen möchtest, weil sie dir etwas Schlimmes angetan haben, you mess up your own heart so bad. Bringst du dein eigenes Herz so sehr durcheinander. See, many things that the Bible tells us to do, they have to do with us. Viele Dinge, die uns die Bibel aufträgt, haben mit uns zu tun. So God is not a mean God saying, listen, when they treat you badly, you're not going to treat them back badly. Gott ist kein gemeiner Gott, der sagt, hör zu, wenn sie dich schlecht behandeln, dann wirst du sie nicht auch schlecht behandeln. I want you to suffer. Ich will, dass du leidest. No, God knows the whole attitude of paying back messes with our own hearts. Nein, Gott weiß, dass die Einstellung zurückzuschlagen unser eigenes Herz durcheinander bringt. Once you give in to the desire to retaliate, you are opening the door for bitterness. Sobald du dem Wunsch nach Vergeltung nachgibst, öffnest du der Bitterkeit Tür und Tor. And you know what happens? Weißt du, was dann passiert? When you open the door of your heart to bitterness, wenn du der Bitterkeit die Tür deines Herzens öffnest, you will not even notice what you have done. Wirst du nicht einmal bemerken, was du getan hast. Because bitterness makes you blind. Denn Bitterkeit macht dich blind. And now you're living around, walking around with a completely blinded and hardened heart. Nun lebst du mit einem völlig verblendeten und verhärteten Herzen. And this is a dangerous thing to do. Das ist eine gefährliche Sache. So when God says don't retaliate, he's actually trying to help you. Wenn Gott also sagt, vergeltet nicht, versucht er eigentlich dir zu helfen. And you know what? Weißt du was? Many people have this wrong belief, if I can pay them back, I'm gonna feel better. Viele Menschen haben diesen falschen Glauben, wenn ich es ihnen heimzahlen kann, dann geht es mir besser. It's a lie. Das ist eine Lüge. Because now every single time somebody does something to you, you have to pay back. Denn jedes Mal, wenn dir jemand etwas angetan hat, musst du dich nun revanchieren. Besides it, think about this. Außerdem solltest du Folgendes bedenken. Two wrongs never make one right. Doppeltes Unrecht führt niemals zu Recht. That's not how it works. So funktioniert das nicht. Then he continues to say, nor insult those who insult you. Dann sagt er weiter, und beleidigt auch nicht die, die euch beleidigen. You know, it's very interesting. Das ist sehr interessant. If we insult people who've insulted us, think what we are doing. Wenn wir Menschen beleidigen, die uns beleidigt haben, überlege mal, was wir dabei tun. We are hurt by a bad thing that people have done, and now we think if we can hurt them back, it's gonna be good. Wir sind verletzt, weil Menschen uns schlecht behandelt haben, und jetzt denken wir, wenn wir es ihnen heimzahlen können, wird es gut sein. You don't fight the devil with the devil's weapon. You fight the devil with God's weapon. Wir bekämpfen den Teufel doch nicht mit den Waffen des Teufels. Wir bekämpfen ihn mit den Waffen Gottes. And God's weapon is always motivated by love, because everything he does is motivated by love. Gottes Waffe ist immer von der Liebe motiviert, denn alles, was er tut, ist von der Liebe motiviert. But Peter doesn't leave it there. Aber Petrus belässt es nicht dabei. Peter does not simply say, hey, listen, don't retaliate and don't insult when you're insulted. Petrus sagt nicht einfach, hör zu, schlag nicht zurück und beleidigt nicht, wenn ihr beleidigt werdet. He gives us a beautiful divine but. Er gibt uns ein schönes, göttliches Aber. But instead respond by speaking a blessing over them. Aber antwortet stattdessen, indem ihr einen Segen über sie sprecht. Because a blessing is what God promised to give you. Denn ein Segen ist das, was Gott versprochen hat, euch zu geben. Isn't it interesting that Peter says, look, you have been promised a blessing, that's why you're supposed to bless. Ist es nicht interessant, dass Petrus sagt, seht, euch ist ein Segen versprochen worden, deshalb seid ihr berufen zu segnen. You know, and we have to understand that we have not been blessed for ourselves. Wir müssen verstehen, dass wir nicht für uns selbst gesegnet worden sind. We have been blessed so that we can bless. Wir wurden gesegnet, damit wir segnen können. The Bible calls us the children of Abraham. Die Bibel nennt uns die Kinder Abrahams. What was one of the very first things God ever said to Abraham? Was war eines der allerersten Dinge, die Gott zu Abraham sagte? In Genesis 12 he told him, I will bless you and make you a blessing. In 1. Mose 12 sagte er zu ihm, ich will dich segnen und dich zum Segen machen. So you see, God hasn't blessed you so that you can be blessed and sit in your home and be happy. Du erkennst hier, Gott hat dich nicht gesegnet, damit du gesegnet bist und zu Hause sitzt und glücklich bist. Because then you would use the blessing for selfish reason and that would never be good. Denn dann würden wir den Segen für egoistische Zwecke nutzen und das ist niemals gut. Selfishness has never made anybody happy. Selbstsucht hat noch nie jemanden glücklich gemacht. So God has promised that we would be blessed. That's why we bless where we are hated. Gott hat uns versprochen, dass wir gesegnet sind. Deshalb segnen wir, wenn wir gehasst werden. I've said it so many times. Ich habe es schon so oft gesagt. There are so many people who finally grab the truth of the new covenant. Es gibt so viele Menschen, die endlich die Wahrheit des neuen Bundes begriffen haben. Now they get so excited and they actually see how their lives changed. Jetzt sind sie so begeistert und sehen, wie sich ihr Leben verändert. You know what's going to happen? Weißt du, was dann oft passiert? Then they use all the blessings, the provision, the miracles for selfish reasons. Dann nutzen sie all die Segnungen, die Versorgung, die Wunder für eigennützige Zwecke. These people never end up happy. Diese Menschen sind letztendlich nie glücklich. Tomorrow I tell you something incredible that God said to me just recently. Morgen erzähle ich dir etwas ganz Erstaunliches, das Gott erst kürzlich zu mir gesagt hat. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.